philosophieren, bis der Arzt kommt. Hallo und herzlich willkommen zu Ganz ehrlich, deinem Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Guido hat hier gerade schon ein Lachflash, weil wir hier gerade im Café sitzen vor unserer Schule nach Feierabend. Oh Gott. Also falls ihr hier irgendeine Sirene hört oder irgendein Auto vorbeifahren hört, dann liegt es daran, dass wir nah an der Straße an einem Café sitzen. Aber wir dachten, so ist schon so lange her, dass wir eine Folge wir abgedreht mussten heute haben. Aufnehmen. Genau. Und wir sind in unserem Kiez gerade. Wir sind schon auf Entzug. Auf Podcast-Entzug. Das auch. Genau. Wir haben es schon angeteasert bei Instagram. Wollen wir erstmal erzählen, was die letzten Wochen passiert ist? Ja, bitte schön. Weil wir so lange nicht mehr geredet haben. Hau ran. Also, erstmal hatten wir wieder Schulanfang, eine Woche Vorbereitung, übelster Hack-Mack. Ich liebe Konferenzen. Oh, ich nicht. Also, man muss auch sagen, Hassan meint das ironisch, ich auch. Nein, ich liebe auch keine Konferenz, das war mega anstrengend, ey. Ja. Was war das Schlimmste für dich? Was war das Schlimmste für mich? Das Schlimmste ist für mich, wenn ich sinnlos Zeit verbringe. Also, was heißt sinnlos? Ja, ja. Wenn ich weiß, das hätte ich jetzt in einer Stunde abarbeiten können, aber ich bin da 5 Stunden. Für mich war das größte Sinnlose, alle Infos gab es schon mal per Mail, ich lese alles durch und trotzdem hatte ich mir sie nochmal angehört, im epischen Ausmaß. Also es gibt auf jeden Fall eine sinnhafte, also Konferenzen sind schon sinnvoll, aber es artet halt sehr schnell aus. Aber es ist, ich glaube, das ist bei jeder Konferenz so. Ich habe auch ganz viele Kollegen, die sind halt auch was Konferenzen dann angeht, krass unterwegs. Ja. Auch in der eigenen Firma. Und die meinen auch, ich habe bisher auch noch nie eine Konferenz erlebt, die spannend war oder wo ich gesagt habe, wow, hey, komm, das mein war Vortrag war doch gut. Nein, deiner war echt gut. Kurz und bündig. Ja, das stimmt. Das hast du. Auch am geilsten finde ich so diese Kollegen, die da sagen, oh, ich habe da ja mal kurz was zusammengefasst und dann siehst du auf einer PowerPoint-Folie so 20 Punkte. Ja. So was für kurz zusammengefasst, ey. Und dann den ganzen Sätzen, was da los? Genau, also Schule hat wieder angefangen seit vorgestern. Ich habe gestern einen Corona-Test gemacht. Ja. Auch geil. Und negativ? Keine Ergebnisse. Ah, komm. Also wenn positiv ist, sage ich dir Bescheid, kann man ja bitte, wär nett von dir. Auf jeden Fall, Schule hat wieder angefangen. Ich bin ehrlich gesagt echt wieder froh. Macht mir echt Spaß. Ich habe es vermisst, muss ich sagen. Ich habe Mittwoch auch sofort bemerkt, wieder mit den Kindern zu arbeiten, mit auch denen so zu lachen. Richtig, nicht so wie vorher. Ja, genau. Voll. Und diesbezüglich waren wir auch viel beschäftigt wegen Vorbereitungen, das war auch schon heftig. Ja, wir haben jetzt medientechnisch ziemlich aufgerüstet, wir haben ein digitales Klassenbuch und so weiter und so fort. Das hat uns viel Zeit gekostet und dann war das Wetter auch noch so heiß und deswegen sind wir einfach nicht zum Podcasten gekommen. Ja. Aber das Warten hat ein Ende, ihr Lieben. Wir sind wieder ganz ehrlich. Wir sind wieder ganz ehrlich, am Freitag hier, am besten Tag in der Woche meiner Meinung nach. Ja. Wir sollten jetzt auch immer freitags raushauen. Ja, meinst du? Obwohl, dann kann sich das mit anderen Terminen, ja, die man so wir lassen es erstmal so. Wir gucken mal, wie sich das so ergibt. Genau, das Thema haben wir schon angeteasert. Passend zum Schulstart wollen wir darüber reden, über Fragen, beziehungsweise nochmal von vorne. Passend zum Schulstart haben wir Fragen gesammelt von Schülern, von euch, von Zuhörern und so weiter und so fort. Nämlich solche Fragen, die ihr schon immer euren Lehrern stellen wolltet und ehrlich beantwortet. Jetzt bekommen wolltet. Ja, genau. Wir haben jetzt hier ganz viele Fragen auf einzelnen Zetteln. Teilweise heute gibt es keine Zitate und kein nichts Philosophisches. Teilweise von, aus Instagram, ist, teilweise... Was willst du deinen Lehrer fragen? Genau, teilweise aus dem Internet, teilweise von Schülern. Und ich glaube, einige Interessante sind dabei. Ich habe mir schon einige... Ja. Ich habe es mir schon erlaubt, einige anzugucken. Ja, dann bist du ja im Vorteil. Wir fangen einfach mal an. Okay, du darfst anfangen. Ja. Ja. Also wenn es hier knistert, dann... Was drauf? Ja, hau rein. Und lese mal vor. Oh Gott. Bin voll aufgeregt. Wie schaffen es Lehrer, ihre Schüler zu motivieren, beziehungsweise, wenn sie anstrengend sind, ruhig zu bleiben? Oh, gute Frage, oder? Direkt. Ich glaube, das war sogar eine Frage von einem Schüler. Ja, ja, die war sogar aus der Schule. Ja, ich habe gefragt, du darfst als erstes beantworten. Okay. Wie schaffen es Lehrer, die Schüler zu motivieren? Also meiner Meinung nach, das schaffen wir natürlich nicht immer, ist klar. Nicht alle. Ist klar. Aber das Wichtigste dabei finde ich das Standing. Also wenn ich selber motiviert bin, dann färbt das auch ab. Dann sind die Schüler meistens, natürlich nicht alle, das schaffst du niemals, aber dann sind die meisten auch relativ schnell motiviert und machen auch gut mit, weil die merken so, ey, irgendwas passiert hier, jetzt gerade Action. Ja. Ne? Und dann lassen die sich mitziehen. Wie schaffen die Lehrer es, ruhig zu bleiben? Da kann ich eine kurze Geschichte, eine Anekdote erzählen. Ich war damals am Job in der OGS, jetzt fährt gerade hier ein LKW vorbei, deswegen spreche ich ein bisschen lauter, ich hoffe, das geht so in Ordnung. Was hast du gesagt? Was? Das ist kein cooler Spot zum Aufnehmen. Ja, ist egal, mein Gott. halb so schlimm. Ja, aber das hat den Charme der Realität so. This is life. Life is life. Ich war mal bei der OGS am Joggen und da ist es wirklich so, dass die kleinen Kinder dich wirklich teilweise beleidigen, really? Anspucken teilweise really? Und ja, auch hauen. Was in der OGS-Schule warst du? Ja, also es ist natürlich selten passieren, aber kommt halt mal vor. Ne? Und dass du auch mal durchdrehen würdest am liebsten, aber du darfst es niemals persönlich nehmen. Ja. Niemals, du nimmst, ich habe die Kinder... Ich habe auch gerade gesagt, ich hoffe, man hört das nicht. Ich habe so aus Spaß gesagt, ich würde die klatschen, wenn die mich anspucken. Nein. Aber würde ich natürlich nicht machen. Nein, nein. Man muss halt einfach ruhig bleiben. Das darfst du niemals persönlich nehmen. Ja. Niemals. Weil sobald du es persönlich nimmst, hast du verloren. Es kommt natürlich auch mal vor, dass man auf dem Tisch und sagt, so jetzt ist hier Feierabend, du bist jetzt ruhig oder sonst irgendwas. Boah, das aber war voll gefährlich. Der wichtigste Trick ist, meiner Meinung nach, sobald du das gesagt hast und auch mal vielleicht auf den Tisch gehauen hast, normal weitermachen. Ja, ja. Einfach normal weitermachen. Und ich bin auch oft, ich merke das oft Schülern an, die sind dann voll überrascht, wenn man so einfach normal weitermacht. Ja, und dann wieder mit den Scherz und witzelt quasi. Ja. Aber das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil sonst geht man dran kaputt. Ja. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum einige Lehrer jetzt allgemein gesagt schnell einen Burnout kriegen, weil die das persönlich nehmen, das beschäftigt und so. Also ich glaube, Motivation kommt auch davon, A, musst du eine gute Beziehung zu den Schülern haben, beziehungsweise so eine faire, vertrauensvolle Beziehung, so auf nicht auf Augenhöhe, aber... du musst so ein gutes Standing mit denen haben, wie du schon sagst. So, ne? Also die müssen dich respektieren und quasi als Anführer auch annehmen. So, ne? Als Anführer? Ja, so als Kopf, als Kopf der Bande, ne? So mehr oder weniger. So, weil du musst schon so eine gewisse Autorität haben und gleichzeitig musst du selber für dein Fach, was du gerade unterrichtest, auch brennen. Ja. Und wenn die merken, boah, der hat selber voll Bock drauf, dann ist das natürlich nice. Und was ich halt mache für mich ist, jede Stunde, die ersten 3-4 Minuten ist für mich immer so Stand-up. So, ich mache wie so Comedy, weißt du? Okay, so, wusste ich gar nicht. Wenn einer einen dummen Spruch raushaut, dann konter ich den irgendwie oder so, dass so ein bisschen witzig ist. Und keine Ahnung. Das ist halt so ein bisschen auch witzig. Ja, so Sprüche, wenn ich von Schülern Sprüche komme, dann nehme ich das natürlich immer als Vorlage auf. Immer, das ist immer gut. Spruch, ich freue mich immer, wenn das kommt. So, aber auch so, dass es witzig ist. Ja, ja, und dann, was auch mega witzig, also was mega wichtig ist, nicht witzig, so direkt konsequent sein. Wenn einer nervt, direkt konsequent sein, dann wissen die so, ey, so geht das nicht. Und dann kommen die auch gar nicht erst mehr dazu, nochmal laut zu sein. Ja. Wenn ihr euch traut, macht das mal ein zweites Mal. Ja. Dann ist aber Ramazan. Auch hier für die Zuhörer von Herrn. Er hat ja schon hier seine. Von wem? Ich muss mal gerade gucken. Ich schneide das gleich draus. Ist egal. Achte Minute. Hier die Schüler von Hassan. Die. Ihr wisst Bescheid, der greift durch, der nimmt euch auseinander. Ne? Jetzt macht den keine Angst, nein, aber das wissen die auch. Ich habe denen das auch gesagt. Hören die das auch? Vielleicht. Er nimmt euch auseinander. So, egal. Ich habe jetzt eine neue 8. Und ich habe denen direkt gesagt, guck mal, ey, ich bin der Letzte, der keinen Spaß versteht. Ich lache gerne mit euch. Der Letzte, der euch nicht auseinander nimmt? Nein, ich bin der Letzte, der keinen Spaß versteht. Aber solange wir uns alle an die Regeln halten. Ne? Ich halte mich ja auch an die Regeln. Ja. Ich mache ja auch Dinge, die ich nicht unbedingt machen will. Keine Ahnung, Vorbereitung, Nachbereitung. Dinge teilweise, die überflüssig sind. Ja. Ich tippe hier schon auf die Fragen. Wir haben hier schon 10 Minuten für die eine verbraucht. Ich ziehe jetzt einfach mal irgendeine weiter. Aber die du schon aus dem Internet abgeschrieben hast. Oh, das ist falsch geschnitten, aber ich weiß, wie die Frage lautet. Welche Ausrede hatten Sie genutzt? Das ist übrigens eine aus dem Netz. Welche Ausrede hatten Sie genutzt, als Sie zu spät zum Unterricht kamen? Die heftigste. Ja, als Schüler? Ja, ja, natürlich. Ich würde ja sagen. Ich habe einen Schüler immer gesagt, ich musste noch zum Kopierer. Zum Kopierer? Nein, natürlich nicht. Ach so, ja, okay. Oder was Wichtiges im Lehrerzimmer besprechen. Nee, ehrlich gesagt hatte ich immer so eine also ich habe einmal gesagt, mein Fahrrad ist ohne mich losgefahren. Hä? Was heißt das? Also, ich habe mein Fahrrad verpasst, Mann. Okay. Voll unlustig, ne? Ja, nein. Das waren die ersten 2 Minuten als Schüler, wo du Stand-up gemacht hast. Ja. Ja. Nein, also ich war immer ehrlich, wenn ich zu spät kam. Für mich gab es keine Ausreden. Für mich war immer nur so, ich war noch auf Toilette oder ich habe den Bus verpasst oder so. Aber dann war es auch meistens wirklich so. Ich habe mal einen heftigen Move gemacht. Das werde ich nie vergessen. Ich war so zu spät. Ich habe verpennt, glaube ich. Was ja jedem mal passieren kann. Aber ich war generell eigentlich immer relativ pünktlich, muss ich sagen. Aber einmal habe ich so richtig krass verpennt. Und ich hatte bei so einem strengen Lehrer, ich weiß noch, dass der streng war, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Mhm. Und ich dachte schon so auf dem Weg zur Schule, ich bin mit Fahrrad gefahren, das war so 1,5 Kilometer von meinem Zuhause entfernt, von mir entfernt. Und dachte so, boah, was sagst du jetzt? Und mir ist nichts eingefallen. Und dann ist mir eingefallen, habe ich so nach unten geguckt und dann habe ich meine Fahrradkette gesehen. Da. Ja. Und dann habe ich eiskalt die Fahrradkette einmal abgemacht, meine Hände schmutzig gemacht, ja wirklich. Dann die Fahrradkette wieder drauf gemacht. Hast du gesagt, du hast die Kette abgesprungen. Und dann habe ich gesagt, ich so, entschuldige die Verspätung, aber meine Kette ist abgesprungen, habe so meine Hände gezeigt. Geil. Und dann konnte der nichts mehr sagen, Alter. Ja. Dann konnte der Lehrer nichts mehr sagen, habe gesagt, alles klar, dann setze ich hin, passt schon, ist nicht so schlimm, passiert. Ja, nice, mal. Nice. Aber schon ein krasser Move, ja, oder, was für Gedanken du kommst. Boah, heftig. Also der zieht jetzt bei mir natürlich nicht mehr, ne? Wenn er. Weißt du was, ich hatte, kommt hier noch eine Frage zur Hausaufgaben? Weiß ich nicht. Ich habe einen übelsten Lifehack, wie man, wenn man Haus, also der Lehrer geht ja immer rum, kontrolliert Hausaufgaben, machen wir ja immer. Oder checken halt auch ab, wer seine Lernzeitaufgaben oder was auch immer gemacht hat. Und was man immer machen muss, ist mit dem Anspitzer zur Mülltonne gehen, wenn der Lehrer anfängt rumzugehen. Ohne Witz, der geht an deinem Platz vorbei und merkt nicht, dass du in der Mülltonne stehst. Aber das war ja mal. Ja, ich habe das immer so. Geht gemacht. Doch keiner mehr rum. Ich gehe immer noch rum. Auch bei Corona? Also ich gehe nicht rum. Ich merke doch relativ Maske, schnell. Mit Maske läuft. Ja. Okay, nächste Frage. Ich ziehe jetzt hier nur die Schülerfragen. Ich, ja. Das Internet finde ich nicht so gut. Also teilweise auch von Instagram, glaube ich, ne? Warum wird uns keine Steuererklärung beigebracht? Alter, ich was, sind doch das, gesagt. Was sind das für Fragen, ey? Achte Klasse, warum lernen wir keine Steuererklärung? Willst du was droppen? Ja, achso, ich muss ja antworten, genau. Also ich würde jetzt ganz stumpf antworten, weil ihr keine Steuern bezahlen müsst. Momentan. Und weil es nicht im Lehrplan steht. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, also meine Schwester ist selbstständige Bilanzbuchhalterin. Zahlt die Steuern? Ja, natürlich zahlt sie Steuern. Und ich bin froh, dass ich sie habe, weil selbst ich check immer noch nicht, wie man das alles berechnet. Und das ist für mich viel zu kompliziert und ich habe das auch nicht gern. Mal, wir sind Akademiker. Ja, also shit, da blickt, glaube ich, kaum einer durch. Beziehungsweise es ist halt so echt schwer. Aber du hast schon recht, eigentlich könnte man das machen. Also der Fragensteller hat schon recht. Schön, so eine Philosophie. Ja. Nee, aber das ist, ich kann verstehen, warum die Frage kommt, weil das ist halt, das wird dich ein Leben lang beschäftigen. Ja. Unter unseren Freunden nennt man sich immer den Spruch, in Deutschland ist es halb so wild, in Anführungsstrichen, wenn man irgendeine... Wenn man eine Steuererklärung macht. Nein, wenn man irgendwie ein Gesetz bricht, aber eins darfst du niemals machen, nämlich deine Steuererklärung zu fehlen. Ja. Das ist das Schlimmste quasi, mehr oder weniger. Für Steuererklärung fälschen oder für Steuerhinterziehung kriegst du mehr Jahre, als wenn du Kinder vergewaltigst. Ja, leider. Das ist krank, ey. Leider. In keiner Relation. Okay. Ich bin dran, ne? Guck mal, ich gucke jetzt nicht, mal gucken, was drankommt. Okay, welches Tier würden Sie gerne sein? Keine Ahnung. Einfach kurz und knackig, was wärst du gerne? Ein Faultier. Das könnte ich chillen. Ein Faultier, okay. Ich wäre jetzt gerade, wo die Biene hier angeflogen kommt, ich wäre gerne das Insekt, ist das ein Insekt? Ja, ne? Biene ist ein Insekt. Ich wäre gerne eine Biene. Ja, und die leben nur eine Saison. Ist doch egal. Das ist dann so nutzt wunderbare, du deine Zeit, dann weißt du, das sind so schätzt. Wunderbare Wesen. Guck mal, also die machen eiskalt Honig, Alter. Eiskalt? Knallhart. Wie, der ist so kalt oder was? So locker Honig, weg. Honigeis. So locker weg aus der Hüfte. Macht der Honig. Oh Gott, ich ziehe jetzt einfach auch was hier. Ja. Wie war ihr beruflicher Werdegang nach dem Abi? Digga, really? Ja, beruflicher Werdegang? Ich habe, also willst du was dazu sagen? Ah, achso, ich war schon so einen Werdegang. Warte mal, die Frage mit dem Tier. Die letzte war okay, dir. Alles klar, bin gerade durcheinander gekommen. Wie mein beruflicher Werdegang? Also, ich habe mein Abitur gemacht nach der Realschule. Nach dem Abitur habe ich direkt angefangen zu studieren, so Körper in die Uni quasi, mit Informatik und Philo. Philosophie, genau. Aber ach, hast du auch mit Informatik angefangen, weil du sonst kein Fach hattest? Ich bin sportlich reingekommen, aber dachte, Informatik ist eigentlich ganz cool, weil ich bin ja relativ medienaffin. Das wissen, weißt du ja, und auch die Kollegen bei uns, aber ich habe sehr schnell für gemerkt... Für die Kollegen, die gerade zuhören, Hassan würde ganz gerne auch Informatik in Klasse 5 und 6 unterrichten. Nein, auf gar keinen Fall. Fachfremd. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ja. Deswegen habe ich auch sehr schnell versucht, in Sport reinzukommen. Das war sowieso mein Erstwunsch. Ja. Habe das dann auch im Quereinstieg geschafft. War ab 2009 dann auch direkt, also noch nicht mal nach einem Semester, selbstständig, das habe ich ja schon mal erwähnt, mit einem Personenbeförderungsunternehmen, also Taxi, Mietwagen, Flughafentransfer, Paketservice und so weiter und so fort. Habe das Familienunternehmen übernommen. Ja. Habe das ausgebaut, vergrößert, zum Selbstlaufen gebracht quasi mehr oder weniger. Aber ich muss ehrlich sagen, die ersten zwei Jahre, also 2009 bis knapp 12, habe ich durchgehend gearbeitet und Studium, also alles parallel gemacht. Crazy Typ. Ja, Aber das war eine echt gute Erfahrung. Deswegen, ja. Ich kann jedem ans Herz legen. Auch, ah ja, genau, ich habe auch übrigens oft in der Schulzeit habe ich Sommerferienjobs gemacht. Ja. Und da habe ich echt viel gelernt und habe gemerkt, wie schwer, aber auch trotzdem sehr wertvoll eigentlich Jobs sind, die Fabrikarbeiter, Schichtarbeiter. Genau. Ja, ich habe auch sehr viel nebenbei gemacht. Ich war eigentlich durchgehend in Ferien, war ich immer irgendwo Inventur machen. Nach dem Abi oder am Ende des Abiturs habe ich in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet. Jo, stimmt. An der Kasse. Dann habe ich während des Studiums noch in einem anderen Bekleidungsgeschäft gearbeitet, als Outfitberater. Und bin dann am Ende irgendwann durch mein Studium im Master wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni geworden. Und bin dort auch nochmal geblieben, bis ich dann Lehrer geworden bin. Wissenschaftlicher Mitarbeiter war ich im Bereich Medienpädagogik, genau. So, wie bringt man Lehrern, künftigen Lehrern bei, Medien in der Schule einzusetzen? Das ist übrigens immer noch sein Job heute. Ja, wirklich. Nur, dass die Leute schon fertig sind mit der Ausbildung. Ja. Eigentlich. Ja. Ja, krass, ey. Okay. Hab ich dir schon mal erzählt, dass ich in der Pizzeria gearbeitet habe und auch im Imbiss? Hast du erzählt, tatsächlich. Ja. War auch eine tolle Erfahrung. Wieso bringst du mir keinen Gyros? Ich kann richtig gut Döner machen. Oder Manta-Pizza. Ohne Spaß. Ich kann das richtig gut. Also das sind hier so Nebengeräusche. Ja, genau, das ist die. So bis Sitcom lachen will. Bist du jetzt dran? Bin ich dran? Du bist dran. Komm, ich nehme mal den großen Teil. Diese Wespen hier. So, das ist eine gute Frage. Ich bin auch auf deine Antwort gespannt. Gibt es Schüler, die ich nicht mag? Die sie abgrundtief hassen? Nein, gibt es nicht. Weil? Ja, weil ich nehme keinem Schüler was Böses. So, ne? Die sind so, wie sie sind, weil, also wenn einer nervig und anstrengend ist, könnte man ihn hassen. Aber es gibt meistens einen Grund dafür. Und die Gründe können häuslicher Natur sein, zum Beispiel, dass die Haussegen hängt schief oder Probleme mit den Eltern, Stress oder vielleicht auch eigene Probleme. Viele Kinder sind ja auch vielleicht auch internetsüchtig und dann, wenn die in der Schule sind, haben die so Entzugserscheinungen und sind dann voll unzufrieden und so und zickig und so. Ne? Ja. Keine Ahnung, das alles. Also es gibt keine Kinder, die ich hasse. Ja, das gleiche gilt für mich auch. Wichtig ist, dass du nichts persönlich nimmst, ne? Das haben wir gerade eben auch schon gesagt. Ja. Sehr gut. Soll ich ziehen? Yes, du darfst. Ich finde, wir müssen auch gar nicht so ausschweifen bei der Frage. Nee. Das habe ich ja gerade schon gesehen. Wie viel verdient ein durchschnittlicher Lehrer im Monat? 3 netto. Aber diese Frage kommt immer auf. Ja, ne? 3. So, wir sind wieder zurück mit einer neuen Batterie. Guido kriegt hier gerade schon ein Lachflash. Ja. Er kann ja gerade mal gleich mal erklären. Er hat einen auf MacGyver gemacht. Er hat mit Alufolie und einer kleinen Batterie das Mikrofon wieder zum Laufen gebracht. Das ist das Zoom H1 und da kann man noch eine normale große Batterie reinmachen, so diese Gameboy-Batterien. Und er hat so eine Mini-Batterie jetzt gehackt mit Alufolie. Ja, weil wir keinen anderen hatten. Deswegen haben wir wahrscheinlich einen Cut drin. Ne? Warte mal, der LKW-Fahrt fährt vorbei. Wir haben wahrscheinlich einen Cut in der Aufnahme, das ist jetzt da, dass wir bemerkt haben, zum Glück relativ schnell, dass die Batterie zu Ende gegangen ist. Links reinschneiden, so kurz. Das ist eine Werbeunterbrechung. Yeah, genau. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Ich weiß nicht mehr, ob wir die letzte Frage voll drin haben, ja, aber egal. Ja, willst du ziehen? Zieh du mal, komm. Ja, ich zieh gleich ein. Ich zieh dir gleich ein. Mögen Sie Anime? Ja, coole Frage. Anime. Weißt du, was Anime sind? Diese japanischen Zeichentrick-Kinderfilme? Ja, es sei denn, das war jetzt jemand, eine Person oder so, die Anime heißt. Nee, nee. Anime sind diese Kinderfilme. Da. Okay. Nein, eigentlich nicht Kinderfilme. Magst du sowas? Ich ehrlich gesagt nein, also ist nicht meins. Also ich finde, es gibt einmal so diese ganze Naruto, Dragon Ball, dann gibt es noch Ranma 1,5 oder wie das heißt, dann gibt es noch alles Mögliche. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin. Früher habe ich voll viel davon geguckt. Ich hatte auch Mangas, ganz viele. Battle Angel Alita oder so, das war so ein mega cooles Ding, Alter. Das ist so ein bisschen wie dieser Film Lucy mit Scarlett Johansson. Ne, auf jeden Fall, so Animes gibt es ziemlich coole. Es gibt Brethren with You oder so heißt das. Oder Brethren, ich weiß nicht, so ein neuer Film, der jetzt rauskommt. Der ist richtig nice. Also es gibt auch so Anime-Erwachsenenfilme von Ghibli Studio heißt das. Mhm. Übelst nice, Alter. Also die haben auch so einen philosophischen Tiefgang meistens, wo du am Ende also man kann es gucken, aber man kann es auch analysieren und interpretieren. Und wenn du das interpretierst, kommst du halt auf so eine echt krasse Tiefe und dann sind das so echt coole Sachen. Es gibt, glaube ich, so einen Film, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, war mega nice. Into You, übelst nice. Und noch so ein, zwei Filme. Ich glaube, The Garden of Words, auch übelst geiler Film. Also ich kenne so ein paar Animes, deswegen. Ja, ich merke gerade schon, du bist ja, voll drin in der Materie. Aber das sind eher so diese erwachsenen Dinger. Also jetzt nicht so auf Schmuddelebene, sondern halt so auf ein bisschen Drama mit Tiefgang halt. Ne? So zum Interpretieren, philosophisch und so. Da geht es oft so um Zeitfragen, Glücksfragen und so. All den Stuff, den wir gerne so ja, in unserem Buchclub behandeln. Ne? Ja. Zusammengefasst, ich wollte gerade schon wieder fast Herr Guido. Herr Guido, genau, Guido ist auf jeden Fall ja. Ich absolut nein, weil irgendwie war das noch nie so meins und ich bin relativ gelangweilt, wenn eine Szene 10 Stunden dauert. Ja, muss aber ich bin ja generell sehr breit gefächert. Ja, ich war voll auf alle möglichen Sorten von Büchern ab. Filme bin ich sehr breit aufgestellt und Musik auch. Also wenn es bei Musik kein Rock ist oder so, dann höre ich alles. Ja. Ich. Damit die Zuhörer auch hören, dass wir die nächste Frage ziehen. Ich ziehe jetzt einfach mal. Ich stand da echt mit dem Blatt so rum. Oh, drei Fragen. Da sind drei Fragen, aber ich glaube... Such eine... nur eine aus. Nur eine okay. Ist gut. Also ich lese trotzdem einmal alle vor. Warum sind Sie Lehrer geworden? Erste Frage, zweite Frage, wie viel verdienen Sie? Haben wir schon besprochen. Dritte Frage, wie finden Sie es, Lehrer zu sein? Okay, ich beantworte warum bist du alle. Lehrer geworden und warum? Also wieso bist du Lehrer geworden und wie findest du es, Lehrer zu werden? Also, Lehrer zu werden, wie ich das finde, ganz okay. Also, es gibt Schattenseiten und es gibt auch so schöne Seiten. Also, was viele immer denken, so man hat nur frei, von wegen, Alter. Man hat nicht nachmittags frei. Wenn das in der Schule aufhört, fährst du meistens nach Hause oder du bleibst in der Schule und erledigst noch so Orga-Kram, halt so Organisation. Das heißt, theoretisch, also ich bin locker jede Woche Vollzeit beschäftigt mit Schule, neben dem Unterricht. Ja. Also ich komme locker auf so eine 35- bis 40-Stunden-Woche, mal mehr, mal weniger. Wenn man Klausuren mit nach Hause nimmt oder arbeiten, dann sitzt du auch das ganze Wochenende. Da bin ich übrigens sehr froh, dass ich keine Klausurfächer habe. Ja. Ja. Mit Sport, nee, aber ist es so. Viele beneiden mich deswegen auch. Und wenn ich weil ich gute Kombi habe. Ich beneide dich auch. Ja. Und warum bin ich Lehrer geworden? Ganz ehrlich, ganz plump. Am Anfang habe ich ja gedacht, Sommerferien sind schon ganz geil. Das war so mein erster Impuls. Sind sie immer noch? Sind sie immer noch? Das ist so mein erster. Ja, nicht für mich. Du weißt ja, ich habe Kompetenzen und kann arbeiten. Ja, okay, aber trotzdem. So, weißt du? Nein, kleiner Insider. Nein, ich arbeite auch in den Sommerferien manchmal. Aber insgesamt muss ich sagen, mein erster Impuls war, boah, geil, 12 Wochen Urlaub im Jahr. Und als ich dann drin war im Beruf, habe ich so gemerkt, Alter, nichts mit 12 Wochen, da gibt es ja noch voll viel zu tun. Ferienkonferenzen, in Weihnachtsferien korrigiert man, in Herbstferien korrigiert man, also Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Okay, also was war die letzte Frage? Warum du Lehrer geworden bist? Nee, da war doch noch eine dritte. Ach so, wie viel du verdienst, haben wir ja schon. Ach so, ja. Genau. Also Geld. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ganz genau kann ich gar nicht mehr sagen, warum ich und wie ich Lehrer geworden bin. Also ich habe mir die Studienfächer angeguckt und ich muss ehrlich sagen, das war das, wo ich am meisten Interesse hatte, wo ich gesagt habe, das könnte passen, wobei ich jetzt auch nicht so überzeugt davon war. Habe aber während des Studiums und vor allen Dingen in Praktiken, wo ich vor Schülern stand, mit Jugendlichen gearbeitet habe, sehr schnell gemerkt, dass mir das Spaß macht, weil ich auch diese positiven Rückmeldungen von den Schülern und von den Jugendlichen. Also für mich war auch ein Beweggrund, natürlich sage ich das jetzt so scherzhaft, mein erster Impuls war tatsächlich auch, so frei zu haben. Aber mein nächster Impuls war, besonders dann, als ich so überlegt habe, ey, willst du das wirklich? Habe ich auch schon so drüber nachgedacht, so an der Schule, an der wir jetzt unterrichten, war ich ja selber auch Schüler früher und da hatte ich meine beste Schulzeit. Ich kam ja vom Gymnasium auf eine Realschule und muss sagen, so egal was für Faxen ich gemacht habe, ich hatte echt so ein, zwei Lehrer, die haben mich, eine ist sogar heute noch unsere Kollegin, Grüße gehen raus an Mareike, ne, aber die hat mich damals so genommen, wie ich bin und hat mich voll motiviert durchzuziehen. So. Gut, ein, zwei andere Lehrer natürlich auch noch, aber ich hatte doch schon auf meinem Weg so ein paar heutige Kollegen, die mich auch geprägt haben. Und ey, meine Mathelehrerin ist heute meine Co-Klassenlehrerin. Hammer, auch geil. Oder? Hammer. Und sie hat damals gesagt, aus dir wird nichts. Nein, hat sie nie gesagt. Aber wäre trotzdem witzig, ne? So, aus mir wird nichts. Ah, wir sind Kollegen, aus dir ist auch nichts geworden. Genau. Ja, aber ich finde schon einen Job schon cool. Ja. Also man kann echt viel bewegen, man kann viel schaffen. Ja. Next question. Oh. Da hat jemand, deine Klasse hatte bei mir vorher Deutsch und hier ist kommt eine Frage, ja, nicht nur das. Werden uns fair die Noten vergeben, ist die Frage, ob wir fair Noten vergeben, ja klar, immer. Nee, ich glaube nicht. Aber es hat auch immer was, also es hat was mit diesen Bewertungsmaßstäben zu tun. Ja, genau. Du guckst erstmal im Verhältnis zu der Entwicklung der Person selbst, also wenn jetzt einer sich selber gut entwickelt hat, dann setzt du das im Vergleich mit der Lerngruppe und dann kommt auch noch hinzu, welche Bewertungsmaßstäbe bietet das Fach laut Lehrplan, ne? Ja. Komplizierte Sache. Also wir geben uns immer sehr, sehr Mühe, wirklich fair zu bleiben. Aber das wirst du niemals hundertprozentig schaffen, weil... Ja, wir sind Menschen. Weil, genau, es ist auch schwer, finde ich, irgendeine Leistung mit einer Zahl zu beziffern. Also, wenn man mal wirklich tiefgründig drüber nachdenkt, das ist eigentlich unmöglich. Also, du kannst doch nicht eine Leistung mit einer Zahl vergleichen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manchmal muss man auch sagen, auch wenn man alle mag, aber es gibt immer irgendwie einen Schüler oder eine Schülerin, die irgendwie sympathischer ist. So ist wie Menschen im normalen Leben auch. Und auch wenn wir das jetzt ganz bewusst nicht so machen, aber ich glaube, es kommt dazu, dass du dir dann sagst, ach ja, der ist ja ganz freundlich immer und auf einmal denkst du so, der wäre voll gut. Also ich ertappe mich manchmal dabei, dass man das so unterbewusst macht, aber dann überdenke ich das nochmal. Ja, auf jeden Fall. Also ich hinterfrage ja immer meine Objektivität und dann, ne? Und dadurch gehe ich immer in zwei Runden der Bewertung. Ja, ich gehe manchmal sogar in drei Runden, gucke mir alle Noten nochmal an und dann versuche ich da nochmal was. Ich vergleiche auch immer nochmal untereinander. Ja, ich versuche immer nochmal das Beste rauszuholen. Der hat jetzt eine 2, der auch. Genau. Ist das jetzt noch wirklich so? Ja, genau. Ich versuche immer das Beste rauszuholen und wenn ich dann eine Note hochgehe, also besser bewerte als vorher, dann gucke ich mir auch nochmal die Noten an, die dann auch so schon besser waren und gucke, ob das dann noch fair ist. Aber es ist schwer. Es ist wirklich schwer, aber wir geben unser Bestes und aber viel, viel wichtiger als Noten finde ich, das sage ich meinen Schülern auch immer, dass die zu selbstständigen, eigenständigen Menschen, Personen erzogen werden. Individuen. Genau, weil zum Beispiel... Ich habe nach da gesprochen, Individuen. Genau, ich habe das beste Beispiel, ich habe ja hier, es gibt ja auch bei Schulen Bewerbungsgespräche nach Lehrern und ich habe die Stelle bekommen, obwohl ich nicht den besten Durchschnitt hatte. Ja. Es kommt halt manchmal auch einfach drauf an. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Es kommt einfach drauf an, ob du passt, ob du eigenständig bist, ob du diese Energie weitergeben kannst in deinem Kollegium. Und das ist zum Beispiel bei uns an der Schule ist das ja mega. Wir haben super mega motivierte Menschen. Ja, auch tolles, teamfähiges Kollegium. Ja. Ich bin dran, ne? Jo, zieh durch. Das ist wieder, wie viel Geld verdienen Sie? Das tue ich noch beiseite. Bestimmt jetzt wieder, wie viel Geld verdienen Sie? Was wollten Sie früher immer werden? Polizist. Polizist? Okay. Nein, ich wollte nicht Polizist werden. Ich wollte früher auch schon Lehrer werden. Also ich habe auch schon, als wir Kinder waren, ich hatte schon einen Drucker und einen Computer in der ersten, zweiten Klasse, weil mein Vater war schon immer so Technik-Freak und dann haben wir quasi immer den alten Computer bekommen, wenn er einen neuen hatte. Hat ja auch für uns damals gereicht. Und dann habe ich immer so Arbeitsblätter gemacht und dann wurde ich draußen immer mit Stöckern geschlagen, weil ich so Mathe-Arbeitsblätter gemacht habe. Wir spielen jetzt die Schule. Also ich wollte ganz vieles werden. Astronaut, Polizist, Rechtsanwalt, Kieferorthopäde. Kieferorthopäde wollte ich auch mal werden. Was ist denn mit dir los? Ja, weil ich war in so einer, ich hatte mal eine Spange in meiner Jugend. Und du fandest das voll cool? Nein, ich fand die Praxis so richtig geil. Das war so eine bonzige Praxis. Alles war so wie abgeleckt und es war heftig. Und ich so, boah, bei denen läuft. Läuft auch wirklich, läuft ja richtig krass. Aber die arbeiten Tag und Nacht. Ey. Ja, aber das ist schon. Und ich habe den einmal nach Hause gefahren, berufstechnisch, weil er ein Taxi bestellt hatte. Und dann habe ich seine Wohnung gesehen. Du weißt hier, die Reichenecke bei uns hier in der Ecke, in der Stadt. Oben bei den Bergen quasi. Mm. Boah, der hat einen Ausblick, das war nicht normal und das hat mich schon überzeugt. Ja. Aber ich habe trotzdem schon einen Traumjob. Ich muss auch sagen, was willst du später einen Job haben, wo du viel verdienst? Weil wenn du einen ehrlichen Job hast, wo du viel verdienst, arbeitest du auch hart dafür. Ja. So, und dann hast du aber auch keine Zeit, was mit dem Geld anzufangen. Ne? Ja. Also ich finde, Work-Life-Balance ist so im Lehramt schon extrem und nice. Ihr Lieben, lieber wenig Geld verdienen, aber glücklich sein, als Millionen verdienen und unglücklich mit dem Job sein. Und keine Zeit für Familie und Freunde haben. Was ist Ihr Lieblingsspiel? Was ist Ihr Lieblingsspiel? Was ist dein Lieblingsspiel? Boah, also, das ist eine Schülerfrage aufgeschrieben. Wir wollen natürlich jetzt sowas hören wie Fortnite, GTA. Ist es aber nicht. Vielleicht kennt ihr das auch, Metal Gear. Metal Gear Solid? Auf der PlayStation 1. Das war ein Spiel. Cool. Kennst du das Spiel? Ja, das war damals so heftig. Da gab es so einen Endgegnerkampf. Psycho hieß der. Und man musste den halt irgendwie besiegen. Und das Heftige war, du konntest den nicht besiegen, weil er deine Gedanken lesen konnte. Und dann gab es einen Trick, ich weiß nicht, kennst du das Spiel? Als ob er deine Gedanken lesen konnte. Ja doch, konnte er, guck mal, aber weißt du, wie krass das war? Nee. Und dann hat man die ganze Zeit versucht, man hat es nie geschafft und dann kam irgendwann der Tipp, eingeblendet, vielleicht solltest du was mit deinem Controller machen oder so. Ja. Und dann musstest du den Slot vom Controller vom Slot 1 auf Slot 2 tun. Ah. Und dann konnte der deine Gedanken nicht mehr lesen. Boah, das war so heftig. Das ist ein Trick. Krasses Spiel. Metal Gear Solid auf der PlayStation 1. Ja. My favorite. Also bei GTA mir, war's auch bei mir ist es ganz ehrlich immer noch Super Mario auf der alten Super stimmt. Nintendo. Ja, boah, ich liebe Super Nintendo, ne? Dieses Oldschool. Ich liebe auch so Games, so Point-and-Click-Adventures aus der Steinzeit, sage ich mal, aus der digitalen Steinzeit, wo alles noch so verpixelt war und so. Weil ich finde, damals haben die sich voll Gedanken gemacht über die Story so und heute geht es nur noch so über Werbung. So zum Beispiel Fortnite ist einfach nur so ein Medienboom, weil es so Influencer-Hype hatte durch YouTube, durch diesen ganzen Gaming-Influencer, weißt du? So und aber das hat einfach gar keinen Sinn, außer dass es Geld kostet. Und ich sag mal, wenn man das auf dieser Grundfunktion spielt, dieses Battle-mäßige, dass man irgendwo runterfällt und dann gegenseitig sich abknallt, dann kann man auch genauso gut Counter-Strike 1.6 spielen oder so. Ja. Ne? Weißt du, was ich meine? Also, es hat für mich keine Tiefe. Die letzten drei Fragen. Jo. Das ist interessant. Oder viele müssen jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil daran kann ich mich auch noch erinnern. Wenn Lehrer sich bücken, um einem Schüler zu helfen, strecken sie meistens den anderen Schülern den Po ins Gesicht. Wieso? Really? Ja. Zeig mal, hat das ein Schüler geschrieben? Wirklich, genau so. Also, das ist so eines dieser Gründe, warum ich mich nie bücke in der Schule. Ja, mache ich auch nicht. Also, ich bücke mich eigentlich nie. Ich sage immer zum anderen Schüler, also ich fasse grundsätzlich ungerne, also Schüler fasse ich sowieso nicht an, aber auch wenn die mir die Hand reichen oder so, dann habe ich immer irgendwie eine Portion Desinfektion in der Nähe. Ja, das ist jetzt aber gemein. Nein, ja, nicht um gegen die Schüler zu haten, aber ich finde einfach so, die haben so klebrige, patschige Finger. Ja. Entschuldigung, dass ich das sage, ihr seid halt alle so in der Pubertät oder so. Und ihr seid Kinder, dann kommt ihr vom Kiosk schön mit eurem Wassereis alles über die Hand gelaufen und dann krapscht ihr die Türklinken an. Und nein. Aber das hat ja nichts mit dem Bücken zu tun. Nee, aber nee, und ich lasse immer anderen Kindern helfen, weil ich will ja auch auf der sicheren Seite sein, dass es nicht heißt, oh, da und da. 14, 34. Also wegen dem Namen. Ja, jetzt hab ich's erst gecheckt. Der Herr Punkt sowieso. Herr Guido. Der hat mir hochgeholfen und hat mir dabei da und da hingefasst. So, und damit sowas gar nicht aber erst passiert. Ich glaube, es geht gar nicht ums Hochhelfen. Damit sowas gar nicht erst passiert, sage ich immer so direkt so, ich hole dann immer einen anderen Schüler. So, hier, komm, helf mal hoch oder so. Ja, also genau. Ich mache das nie. Nee, ich mache das auch nicht. Aber also nicht, weil ich nicht helfen will, außer aber... Außer in Notfällen. Ja, ja. Aber es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass man jemanden hochhilft, sondern dass man jemanden bei einer Matheaufgabe zum Beispiel hilft. Weißt du, was ich meine? Am Tisch bückt, ja. Nee, da bücke ich mich auch nicht. Ich mich auch nicht. Aber da gibt es einen ganz leichten Trick, nicht als Lehrer, dass man sich nicht bückt, sondern hinhockt. Ja. Hinhocken, ganz einfach. Russenhocke. Mehr oder weniger. Warum man das immer noch macht oder warum sich das denn einige nicht bewusst sind, kann ich gar nicht sagen. Also ich hoffe, dass ich das nicht mache. Also ich mache es zumindest nicht bewusst. Ist das noch eine? Genau, ich habe noch eine und du kriegst noch eine. Wow. Wieso das? Ja. Im Eifer des Gefechts kann man es vielleicht mal vergessen. Also meine Frage hat sich schon beantwortet. Wollten Sie als Kind auch schon Lehrer werden? Genau. Hatten wir ja schon mehr oder weniger durch. Ich habe jetzt die letzte Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf antworten soll oder nicht gleich. Aber ich stelle sie ja zum Glück erstmal dir und gucke dann, wie du darauf antwortest. Haben Sie als Schüler auch mal abgeschrieben? Klar, auch als Student. Was? Ey, wir sind ganz ehrlich. Du musst ehrlich sein. Wenn du lügst, dann ist Haram, ne? Ja, gut. Haram-Stufe rot. Gut, dass du es nochmal sagst. Denk dran, du wolltest ja gleich zum Gebet gehen, oder? Und was war denn dein heftigster Trick beim Abschreiben oder Mein Spicken? Heftigster? Boah, ich hatte viele Tricks. Wenn ich wusste, zum Beispiel in der Englischarbeit, wir hatten zum Beispiel 5 Kapitel oder so, die wir auswendig, also Zusammenfassung hätten schreiben können, habe ich die mal vorgeschrieben und habe dann diese Zettel, also es waren dieselben Zettel von meinem Blog, die ich auch für die Arbeit verwendet hätte, da habe ich die Blätter mal abgerissen und habe diese vorgeschriebenen Sachen von zu Hause, natürlich mit dem Datum der Klassenarbeit, immer zwischen meine Blätter gelegt. Und wenn ich dann die, also ich habe das zu Hause vorbereitet, alle 5 Kapitel, habe ich alle Zusammenfassungen und Inhaltsangaben natürlich perfekt geschrieben, mit Google Übersetzer, damals schon. Obwohl, gab es da schon irgendeinen Translator auf jeden Fall im Internet. Und dann habe ich, die ich nicht brauchte, zerknüttelt und habe so getan, als wären das meine Notizen, die ich dann wegschmeißen will. Guter Trick, guter Trick. Oder was ich auch gemacht habe, war College-Block aus Altpapier und dann habe ich immer, habe ich die in den Drucker gelegt und habe in möglichst hoher Graustufe, damit der Text nicht schwarz ist, habe ich den in klein und grau immer auf ein Altpapier gedruckt und dann konnte man das auch nicht sehen. Ich habe letztens einen heftigen Trick gemacht, gesehen, Entschuldigung, bei Instagram gesehen, hätte ich den mal vorher gewusst, hätte ich den auch angewendet. Ich bin gespannt. In der Uni musst du ja meistens so Hausarbeiten schreiben mit einer gewissen Anzahl von Wörtern. Ja. Und man kann zum Beispiel die letzte Hälfte nochmal kopieren, nochmal einfügen in den Text und dann einfach den letzten Teil, was doppelt ist, einfach weiß machen als Schriftart. Aber und dann steht da als Wörterzahl mehr, als du eigentlich geschrieben hast, aber wenn du es als PDF schickst, merkt man das ja nicht. Da guckt ja keiner mehr drauf, aber da steht ja die Wortzahl. Aber steht in der PDF-Zahl auch die Wortzahl? PDF kannst du ja zählen lassen oder bei Word oder was weiß ich. Ja, wird nur blöd, wenn die markieren. Ja, aber macht ja, wofür markieren? Aber heftiger Trick, oder? Ja, das ist witzig. Ich war so richtig schockiert. Aber dann denkt der so beim Scrollen so, warum sind da noch weiße Seiten? Ja, aber trotzdem halt, wenn du das jede Seite ein paar Zeilen aber machst, das kommt dir schon was zusammen. Das ist gut, ne? Cooler Lifehack. Ja, auf jeden Fall. Also zu der Frage, ob ich so mal abgeschrieben habe oder sonst irgendwie gemogelt habe, muss ich sagen, leider ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, schreibt euch, also das empfehle ich jedem. Ganz ehrlich, jedem man lernt ja auch, wenn man Spicker erstellt. Das wollte ich gerade sagen, schreibt euch Spickzettel. Notiert euch das. Also so benutzt lernt ihr die nicht, besten. Ihr sollt die nicht benutzen, aber zur Vorbereitung ist das eine gute Sache. Ich muss mal meine Abschlussklasse fragen, die ich jetzt letztes Jahr rausgeschickt habe, ob die es geschafft haben, bei mir zu spicken. Bestimmt. Ich frage die gleich mal, ich habe die noch in meiner WhatsApp. Das ist eine gute Idee. Aber ja, man jetzt ist gerade eine Biene. Aufnahme. Das ist eine Biene, auf dem Mikrofon, das hört man safe. Meinst du? Ja, die ist da so cool. Ja, warte. Ja, auf jeden Fall, voll cool. Ja. Du musst noch unser Ehrengast heute, die Biene. Jo, Biene, was geht? Nein. Okay. Okay. Das war's heute. Gibt's mit unserem Moment? Nee, Schulstart-Special. Ja. Mein ganz ehrlich Moment ist, echt schön wieder hier mit dir zu sitzen und meinen Podcast aufzunehmen. Ich hab's vermisst. Bin ich auch dabei. Nächste Woche wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja. Ganz ehrlich, euer Lieblingspodcast. Mach's gut, ciao, ciao. Tschüss.